Eieieiei, ich bin auf dieses Video von Zerbersta gestoßen und wollte euch auf jeden Fall daran teilhaben lassen, was der junge Herr zu sagen hat. Hören wir mal rein. Wer immer noch behauptet, dass Deutschland den Deutschen gehört, der sollte mal auf die Statistiken schauen, die etwas anderes an den Tag legen. Insgesamt leben 17 Millionen Menschen mit ausländischen Wurzeln in Deutschland. Vielleicht solltest du noch mal einen Blick in die Statistiken werfen und sehen, dass sie nicht mal ansatzweise das ergeben, was du dir versuchst hier weiszumachen. 21% haben einen Migrationshintergrund. Und den hat man sich per Definition schon verdient, wenn der Vater aus Hannover und die Mutter aus Österreich kommt. Die zweitgrößte Ausländergruppe in Deutschland sind übrigens Polen, die wohl selbst der geschulteste Anthropologe nicht vom urdeutschen Stereotyp unterscheiden könnte. Aber hast schon recht, die 21% nehmen dir locker dein Deutschland weg. Und diese Zahlen beziehen sich auf das vergangene Jahr. Es sind wahnsinnige 4,4% mehr als im Vorjahr. Und der Witz kommt jetzt. Die Flüchtlinge wurden in diese Statistik noch nicht hinzugefügt. Es ist tatsächlich eine Vermischung. Ein langsamer Genozid. Völkermord wird auch als Genozid bezeichnet und stammt vom griechischen Wort für Herkunft, Abstammung und dem lateinischen Wort für Morden, Metzeln ab. Wenn Genozid tatsächlich der beste Ausdruck war, der dir hier eingefallen ist, um diese demografische Entwicklung zu beschreiben, muss dein Wortschatz schon ziemlich beschränkt sein. Und warum du Angst vor einer sogenannten Vermischung hast, ist mir im Übrigen auch ein Rätsel. Aber vielleicht bist du auch einfach nur ein kleines Bammelbärchen. Egal, du lieferst dir sicher einen hieb- und stichfesten Beweis dafür, dass ein Genozid stattfindet. Das sieht man an der deutschen Kultur, die eigentlich überhaupt nicht mehr existiert. Und fremde Kulturen so langsam, laut den Politikern, zu Deutschland gehören. Oh ja, 2 Euro ins Phrasenschwein. Ich meine, du versuchst dich so undifferenziert und schwammig wie möglich auszudrücken. Das klingt ja auch ganz gut, Respekt dafür. Aber was meinst du denn mit deutscher Kultur? Oktoberfest, Weihnachtsmarkt, Karneval, Schützenfest, Fußball-WM-Fieber? Gibt's alles nicht mehr, oder? Und ansonsten befindet sich so eine Kultur natürlich immer im Wandel. Ich meine, guck dir die deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre an. Also, hab doch mal nicht so eine hysterische Angst vor Veränderungen. Hakuna Matata. Spaziert mal in Mainz in den falschen Vierteln herum. Dort sieht man nur türkische und arabische Läden. Türkische und arabische? Ernsthaft? Ich meine, beim ersten Mal habe ich das noch großzügig überhört, aber jetzt mache ich mir schon Sorgen um ein wertvolles Kulturgut. Dem gesprochenen Wort. Hier findet eindeutig ein Genozid an der deutschen Sprache statt. Gut. Ich will mich ja hier auch auf Inhalte konzentrieren. Und das ist vielleicht nicht gerade der schlauste Punkt, den ich an dieser Stelle machen konnte. Aber der unterhaltsamste. Also, nimm's mir bitte nicht übel. Erzähl lieber, was an diesen Vierteln so schlimm ist. Nur Bushido-Kopien, die da in Gruppen herumlaufen. Ich habe über den gesamten Abend keinen einzigen Deutschen gesehen. Keine Angst, dass Bushido Deutscher ist und in Bonn geboren wurde, lässt deinen Satz nur geringfügig dümmer wirken. Und da auch wenn dein Horizont kleiner ist als meine Facebook-Reichweite, hast du dort sicher Deutsche gesehen. Nur hatten die vielleicht keine blauen Augen und keine blonden Haare. Aber werfen wir nochmal einen Blick auf das Bild, was du zu deiner Geschichte einblendest. Und oha, hier spielen sich in der Tat Horrorszenen ab, die den Untergang des Abendlandes mehr als nur erahnen lassen. Ich meine, die Frau im Vordergrund betrinkt sich offensichtlich hemmungslos mit Bier. Noch undeutscher geht's ja wohl kaum. Und die gesamte Gruppe hat ein so aggressives Auftreten, dass es wohl nur eine Frage der Zeit ist, bis sie den nächsten Schrebergartenverein in Brand stecken. Oder hier. Diese junge Dame ist drauf und dran, ihr Eis so gierig zu konsumieren, dass Bauchschmerzen eine unvermeidbare Konsequenz ihrer Handlung sind. Diese offensichtlich fremdländische Person wird dann zum Arzt gehen und dank ihrer Leichtsinnigkeit unsere deutschen Krankenkassen belasten. Aber der größte Skandal kommt ja noch. Für das ungeschulte Auge kaum zu erkennen, findet hier im Hintergrund eine Vermischung von Eissorten statt, die allen deutschen Reinheitsgeboten und kulturellen Richtlinien widersprechen. Pfefferminz und Schokolade? Der Mann ist offensichtlich Engländer und hat in deutschen Parks nichts verloren. So ein verantwortungsloses Verhalten macht mich einfach sprachlos. Was hast du noch zu sagen, Zerberster? Das kann man ja fast keinem erzählen, sonst wird man als Nazi bezeichnet, nur weil man sich fremd im eigenen Land fühlt. 2 Euro ins Phrasenschwein. Und du wirst nicht aufgrund deiner nebulösen Fremdheitsgefühle als Nazi bezeichnet, sondern vielmehr, weil du solche Thumbnails in Kombination mit so einem Thema verwendest. Und das ständig. Dazu kommt deine reißerische und undifferenzierte Ausdrucksweise, dass du Menschen aufgrund ihres Phänotyps als undeutsch wahrnimmst und Stadtviertel in gut und schlecht, richtig und falsch unterteilst, je nachdem welche Haarfarbe die Leute haben, die dort leben. Also tu mal bitte nicht so, als käme so ein Nazi-Vorwurf aus dem Nichts. In jeder heterogenen Gesellschaft kommt es wohl irgendwann, irgendwo zu Problemen zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen. Und wenn dir ernsthaft daran gelegen ist, zur Lösung beizutragen, solltest du vermutlich weniger stumpfe Argumente vorbringen und versuchen, in Dialog zu treten, statt deine Kommentare unter jedem Video zu sperren. Bleibt logisch,